Dann antwortete Hiob Jahwe und sprach, ich weiß, dass du alles vermagst und dass kein Plan für dich unausführbar ist. Wer da verhüllt Ratschluss ohne Einsicht? Darum sprach ich es aus in Unverstand, Dinge, zu wunderbar für mich, die ich nicht begriff. So höre den, und lass mich reden, ich will dich fragen, und du belehre mich. Von Hörensagen hatte ich von dir gehört, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Drum widerrufe ich und bereue in Staub und Asche. Nachdem Jahwe diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach Jahwe zu Eliphas von Teman, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. So nehmt euch nun 7 Pfannen und 7 Widder und geht hin zu meinem Knechte Hiob und bringt ein Brandopfer für euch dar. Und mein Knecht Hiob möge für euch beten, denn nur die Rücksicht auf ihn wird mich abhalten, eine Übereilung an euch zu begehen, da ihr nicht recht von mir geredet habt wie mein Knecht Hiob. Dann gingen Eliphas von Teman, Bildad von Suah und Zophar von Naama hin und taten, wie Jahwe ihnen geheißen hatte, und Jahwe nahm Rücksicht auf Hiob. Und Jahwe wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde betete, denn Jahwe gab Hiob alles, was er besessen hatte, doppelt zurück. Da kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine Bekannten von Edim und aßen mit ihm in seinem Hause, bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das Jahwe über ihn gebracht hatte. Auch schenkten sie ihm jeder eine Kesita und jeder einen goldenen Ring. Jahwe aber segnete die nachfolgende Lebenszeit Hiobs noch mehr als seine frühere, denn er gelangte zu 14.000 Schafen, 6.000 Kamelen, 1.000 Jochrindern und 1.000 Eselinnen. Auch wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren, die eine nannte er Täubchen, die zweite Kassia und die dritte Schminkbüschen. Und im ganzen Lande fand man keine so schönen Frauen wie Hiobs Töchter, und ihr Vater gab ihnen Erbteil unter ihren Brüdern. Danach lebte Hiob noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder, 4 Geschlechter. Sodann starb Hiob alt und lebenssatt.